Ihr wisst Bescheid. Ja. Straight high. Bist du tot, ja. BBS. BBS, BBS. Oh mein Gott, Ronnie. BBS, BBS. BBS, BBS. BBS, kein Fugazi. BBS, kein Fugazi. Dicker, wir ackern wie Tiere. Denke nur an die Familie. Dicker, wir ackern wie Tiere. Ich hole uns Gold, Olympische Spiele. BBS, BBS. BBS, BBS. BBS, kein Fugazi. BBS, kein Fugazi. Dicker, wir ackern wie Tiere. Denke nur an die Familie. Dicker, wir ackern wie Tiere. Ich hole uns Gold, Olympische Spiele. Fahr durch die Straßen im Porsche Coupé. Ey, meine Rolli sagt, die sei zu spät. Jedes Jahr, Digga, sind wir auf Tournee. Ich trink die Berlin, Digga, fick dein Moe. Brunchen im Adler, sie haten nur, weil sie nicht klarkommen, ja. Nicht mehr zu nah kommen, ey. Überrenn euch wie ein Nashorn, ey. Diamanten wie die S. Sie haten mich, ja, wie die Pest. Ohne mich seid ihr verloren, ja. Digga, fühl mich wie der Chef. Ich merke, wie abgekönt du bist. Deine Bitch hat sie 12 für mich. Ich komm in den Club, Digga, ändert das Wetter. Wenn ich will, Girls auf meinem Tisch. BBS, BBS. BBS, BBS. BBS, kein Fugazi. BBS, kein Fugazi. Digga, wir ackern wie Tiere. Denke nur an die Familie. Digga, wir ackern wie Tiere. Ich hole uns Gold, Olympische Spiele. BBS, BBS. BBS, BBS. BBS, kein Fugazi. BBS, kein Fugazi. Digga, wir ackern wie Tiere. Denke nur an die Familie. Digga, wir ackern wie Tiere. Ich hole uns Gold, Olympische Spiele. Wenn ich will, mach ich den Club zu. Ich fick deine Bitch und du guckst zu. Wenn ich will, glaub mir, verlässt sie dich. Du hatest nur, weil du die Reste fickst. Wenn ich will, macht sie ein Lapdance. Digga, ich nenne sie Redhead. Digga, ich nenne sie Ginger. Eine Mio nur auf Insta, ja. BBS, BBS, Digga, Ice Age. Eure Zeit ist vorbei, so wie MySpace. Gib mir Kunst, Digga, fick auf deinen Thai-Haze. Keiner von uns hört dein Scheiß-Tape, keiner. Gib mir Bad-Boy, Digga, ich trag nur Designer. Ich geb ihr einen Korb, denn ich rüder, werf ein Dreier, frisch. BBS, BBS. BBS, BBS. BBS, kein Fugazi. BBS, kein Fugazi. Digga, wir ackern wie Tiere. Denke nur an die Familie. Digga, wir ackern wie Tiere. Ich hol uns Gold, Olympische Spiele. BBS, BBS. BBS, BBS. BBS, kein Fugazi. BBS, kein Fugazi. Digga, wir ackern wie Tiere. Denke nur an die Familie. Digga, wir ackern wie Tiere. Ich hol uns Gold, Olympische Spiele. Digga, Nummer 1. Ich rufe die Gang, du die Bullerei. Wir pressen jetzt Geld wie ne Druckerei.